Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es um die Fertigung von diversen Airbus-Modellen bei Airbus in Hamburg. Da war ich im, glaube ich, Februar dieses Jahr und habe mich da ausführlich informieren lassen. Unser Gast stellt sich gleich vor, wie immer. Bevor es losgeht, aber kurz zwei administrative Sachen. Zum einen wollte ich mich mal wieder bei unseren Shownotern bedanken. Wie ihr ja vermutlich wisst, werden die Shownotes und die Links und die Kapitelmarken nicht von mir oder Nora erstellt, sondern von einem Team Freiwilliger. Die Idee hatte damals Bastian Hund und mit dabei sind Stefan, Tim, Jochen, Alexander, Pascal und Kolja. Und das hat sich inzwischen hervorragend eingespielt und nimmt uns wirklich eine ganze Menge Arbeit hier ab. Und da möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken und ich mache das mit Absicht am Anfang, weil mir wirklich wichtig ist, dass ihr das auch tatsächlich alle mitbekommt. Finde ich cool, wenn sich so eine Community um so einen Podcast so langsam entwickelt, die dann auch Dinge gemeinsam macht. Vielen Dank. Wo wir gerade von Community reden. Eine Sache, die mir auch noch am Herzen liegt, ist folgendes. Wir haben in letzter Zeit tatsächlich leicht rückgängige Hörerzahlen. Es liegt möglicherweise am Sommer oder es liegt, keine Ahnung, an schlechter Themenwahl, weiß ich nicht. Muss man mal überlegen. Aber eine Sache, die ihr sicherlich tun könnt, womit ihr uns wirklich einen großen Gefallen tun könnt, ist einfach ein bisschen mehr Buzz oder Hype oder einfach Wellen machen in Social Media über Omega Tau. Ich bin absolute Überzeugung, dass Omega Tau eine viel größere Hörerschaft haben könnte, wenn die Leute drüber wüssten. Also man muss sozusagen sich nicht aus der Nische rausbewegen. Die Nische ist groß genug, die Leute wissen nur nichts davon. Und das kann man einfach dadurch in den Griff kriegen, dass wir alle gemeinsam versuchen, da ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. Twitter, Facebook, Google Plus, das Übliche. Wenn ich was poste, dass ihr das zum Beispiel nicht liked, sondern retweetet, reshared, repostet, was auch immer, sodass Omega da einfach ein bisschen Sichtbarkeit bekommt. Da könnt ihr uns wirklich mit wenig Aufwand deutlich helfen. Und da bitte ich euch einfach drum, dass ihr da vielleicht ein bisschen aktiver seid oder auf Blogs oder anderen Medien, zu denen ihr Zugang habt. Ja, dann geht's jetzt los mit der Vorstellung unseres Gasts Heiko Stolzke. Also mein Name ist Heiko Stolzke und ich bin einer von drei Pressesprechern hier bei Airbus am Standort in Hamburg. Mhm. Und Ihr Hintergrund, habe ich mal, glaube ich, mitgekriegt zu haben, war früher mal Journalist in der Richtung? Also mich hat eigentlich immer so diese Mischung aus Medien und Luftfahrt interessiert, eigentlich schon als Schüler. Ich komme aus Braunschweig, da hat man ja dankenswerterweise relativ viele Luftfahrtthemen angesichts von DLR, der Uni, der BFU. Und dann habe ich eigentlich so den klassischen Weg genommen, Schülerpraktikum bei der Lokalzeitung und dann im Nachgang eigentlich als freier Mitarbeiter viel über Luftfahrtthemen geschrieben. Habe dann nach dem Studium ein Volontariat bei Flugrevue und Aero-Kurier gemacht und bin von da aus dann zur DPA, zur Deutschen Presseagentur, habe da auch mehrere Jahre die Themen Luftfahrtindustrie und Airlines betreut und bin dann zu Airbus gegangen. Das ist eigentlich der Werdegang. Schön. Jo, gut. Und wir sind jetzt hier vor Halle 9, sehe ich das Schild, und suchen einen Parkplatz. Genau, wir sind hier auf dem Airbus-Gelände, was ungefähr 350 Hektar hat. Ist so ein bisschen eine kleine Stadt mit rund 15.000 Leuten, die hier jeden Tag ein- und ausgehen. Natürlich nicht alle gleichzeitig, weil in den meisten Bereichen gibt es ein Zweischichtsystem. Das heißt also, die Kollegen arbeiten von 6 bis 2 Uhr, beziehungsweise dann von 2 Uhr bis abends um 10. Mhm. Aber es gibt eben durchaus auch Bereiche, die rund um die Uhr arbeiten, so zum Beispiel die Lackierung. Also Dreischichtbetrieb dann? Drei, beziehungsweise ich glaube, die haben das nochmal aufgeteilt, dass sie diese Dreischichtsystem auch nochmal in einzelne Abschnitte unterteilen. Und wie kommt es, dass die sozusagen mehr arbeiten? Gibt es sozusagen zu wenig Lackierstraßen und die muss man besser ausnutzen? Oder? Nee, das ist eigentlich eher so dem geschuldet, wenn man natürlich einmal anfängt, das Flugzeug zu lackieren, also, dann kann man natürlich nicht zwischendurch aufhören und dann okay. am nächsten Morgen wieder anfangen. Dann hätte man natürlich Unregelmäßigkeiten im Lack. Also das okay. ist eigentlich eher dem Thema geschuldet, dass wir dann natürlich für den Lackauftrag dann möglichst rund um die Uhr ja. arbeiten können. Okay. Mhm. Das Gelände an sich hat seine Wurzeln bei noch zur Zeit von Blohm und Voss, die hier in den späten 30er Jahren angefangen haben, Wasserflugzeuge zu bauen. Wenn man dann hier entlang fährt, sieht man also auch durchaus die unterschiedlichen architektonischen Epochen. Also wie gesagt, ja. Blohm und Voss, späte 30er Jahre, war so die Wurzel des Ganzen. Dann ist es nach dem Zweiten Weltkrieg weitergegangen mit der Produktion von Noratlas erstmal, von dem französischen Militärtransporter, bis man dann in den 60er und 70er Jahren die Transall hier gebaut hat. Ah, ja. Und dann begann natürlich auch das Airbus-Programm. Da ist das Gelände dann letztmalig vergrößert worden, so ungefähr vor 15 Jahren, als man für die A380 hier den sogenannten Mühlenberger Sand wieder aufgeschüttet hat. Das war eine Fläche, die hatte Blohm und Voss damals für die Wasserflugzeuge ausgebaggert. Und dann, wie wir nun alle gesehen haben, waren Landflugzeuge doch ein bisschen erfolgreicher als Wasserflugzeuge. Ja. Also hat man es dann eben wieder zugeschüttet. Ja. Wir haben vorhin, als wir noch nicht aufgenommen haben, kurz darüber geredet, dass die Bahn hier 3.500 Meter öfter mal verlängert wurde. Hat die letzte Verlängerung jetzt eben auch damit zu tun, dass für den 380 hier Dinge gemacht werden? Oder war das einfach nur generell einfach eine Verlängerung aus allgemeinen Sicherheitsgründen? Die letztmalige Verlängerung war damals für die A380, okay. als man hier den Standort ausgebaut hat. Aber insgesamt ist der Flughafen hier als Sonderlandeplatz klassifiziert. Das mhm. heißt also, es dürfen auch nur Bewegungen stattfinden, die eben im Zusammenhang mit Airbus und seinen Kunden stehen. Ein kommerzieller Betrieb wäre hier auch organisatorisch kaum möglich, weil man zum Beispiel gar keine parallelen Rollwege hat. Das heißt also, es muss der Verkehr eigentlich normalerweise immer übers Backtracken hin und her und auch die Genehmigung ist eben dafür nicht ausgelegt. Also man hat hier, um eine Zahl zu nennen, auch nur so rund 30 bis 35 Flugbewegungen am Tag. Das ist was, das hat, glaube ich, Fußbüttel in einer halben Stunde bis einer Stunde. Ja. Stimmt es, dass man hier nur landen und oder starten kann, wenn auf der Elbe gerade kein oder nur ein kleines Schiff vorbeifährt? Es ist eine Abstimmung mit den Schiffen, beziehungsweise der Tower-Lotse guckt dann. Und wenn man sich die Anflugblätter anguckt, wird da also auch darauf hingewiesen, dass man natürlich Ausschau halten muss. Und die Anflugminima sind etwas höher beim ILS-Anflug aufgrund der Schiffe. Das heißt, der Tower-Lotse, der dann die Freigabe vergibt, der hat irgendwie ein, weiß ich nicht, das Äquivalent zum ADS-B für Schiffe irgendwie und ein Radar und guckt, ob da was kommt. So ganz der kann gucken, aber man hat natürlich immer die Situation, dass ein Flugzeug besser ausweichen kann als ein Containerschiff. Und von daher ist die Regel so, wenn es also entsprechend von den Abständen her nicht passt, macht das Flugzeug ein Go-Around, okay. weil das einfach schneller geht als so ein Containerschiff. Irgendwie zu stoppen, was technisch, glaube ich, auch gar nicht machbar wäre. Ja, sicherlich nicht kurzfristig. Ja. Okay. Gut, dann sind wir jetzt einfach schon interessehalber mal weiter rumgefahren. Jetzt suchen wir mal wirklich mal einen Parkplatz und gehen in die Strukturmontage rein. Das ist sozusagen der erste Teil, wo die Flugzeugproduktion beginnt. Vielleicht grundsätzlich zum Hintergrund. Airbus hat ja in seinem Produktionssystem an jedem Standort einen bestimmten Schwerpunkt. Da ist zum Beispiel Hamburg hier für das Thema Rumpf und Kabine zuständig, von der Entwicklung bis zur Produktion. Für alle Airbus-Flugzeuge, die Kollegen in Stade machen zum Beispiel die Seitenleitwerke und CFK-Bauteile. Großbritannien die Tragflächen, Bremen die Flügelausrüstung. Und zusätzlich sind dann noch Endmontagestandorte, Toulouse, Hamburg und für die 320 auch Tianjin in China und seit neuestem Mobil in den Vereinigten Staaten. Mhm. Ja. Das heißt also konkret, was die Endmontage angeht, ist es in Hamburg hier die 320-Familie, also 19, 20, 21. Ja, also es ist einmal für die 320-Familie und dann ein Teil der Endmontage für die 380 auch. Konkret die Kabine, wenn ich es richtig weiß. Genau, das ist die Kabinenausstattung und die Lackierung wird hier gemacht. Mhm. Okay. So, Strukturmontage heißt also, Rumpf demnach, weil die Flügel kommen aus England. Ja, genau. Also das ist so, dass die Rumpfschalen zum Beispiel von Premium Aerotech als Zulieferer hier ankommen, in der Regel auf dem Seeweg, weil das am einfachsten ist und man dann natürlich von der Geografie hier oben im Norden auch profitiert. Ja. Die kommen per Schiff über die Weser und dann die Elbe hier. Wir haben auch einen eigenen kleinen Hafen, wo man die Strukturbauteile einerseits verladen kann, andererseits geht von da aus auch der Transport der A380-Sektion nach Toulouse und für die Endmontage in Tianjin in China und in Mobil wird von da auch verschifft. Ja. Nach China geht es auf dem Containerschiff als Beifracht mit und nach Mobil ist es ein eigenes kleines Schiff, was dann dort die Teile transportiert. Mhm. Und wir sehen jetzt hier rund um die Hallen diverse Rumpfstücke, ich würde mal sagen von der Flügelvorderkante bis zu dem letzten Stück, wo dann irgendwann mal die APU sitzt. Genau. Ist das so die Granularität, die dann quasi jetzt hier angeliefert wird? Nee, das ist das, was hier in der Halle entsteht, in die wir gleich reingehen. Okay. Das ist die Strukturmontage für die A320-Familie und analog gibt es das gleiche noch für die A330, A350 und auch für die A380. Auch hier? Auch hier am Standort. Okay, wusste ich gar nicht. Mhm. Das heißt, das, was dann angeliefert wird, gut, das sehen wir wahrscheinlich drin gleich. Ja, da sind wir jetzt gleich drin und dann erschließt sich das eigentlich auch. Ja. Und hier sieht man eben, ist noch nichts eingebaut. Also das ist praktisch die Struktur ist komplett zusammengesetzt, aber es sind jetzt noch keine Elektroleitungen drin, keine Hydraulikleitung. Das erfolgt dann alles eine Halle weiter. Mhm. Gehört aber noch grundsätzlich zum Aufgabenbereich Strukturmontage, also nicht zur Endmontage. Also passiert auch hier. Das ist dann genau die Ausrüstungsmontage. Also man hat eigentlich drei Abschnitte. Einmal Strukturmontage ist Zusammensetzen des Rumpfs an sich. Ja. Dann die Ausrüstungsmontage ist der Einbau von allen notwendigen Leitungen, ist auch der Test. Also man prüft das Bauteil dann auch entsprechend durch. Und dann geht es in die Endmontage, wo dann eben der Zusammenbau erfolgt. Okay. Jetzt gehen wir einmal hier rechts die Tür rein. Dann bitte einmal kurz hier kurbeln, für den Fall der Fälle einmal Gehörschutz. Jawohl. Moment, ist es eher Musik, als genietet wird. Es riecht nach Kunststoff. Ja, also das ist jetzt hier der Bereich, wo die Schalen angeliefert werden. Ja. Und so sieht man also den Zustand, in dem sie hier ankommen. Und dann erfolgt hier in mehreren Abschnitten der Zusammenbau des Rumpfes. Insgesamt ist das hier für die A318, 319, 20 und 21. Die sind dann zwar unterschiedlich lang, aber die Fertigungssysteme sind so ausgelegt, dass man alle vier Varianten in der gleichen Halle fertigt und letzten Endes dann beim Endmontage die entsprechenden weiteren Sachen und ergänzt. Was wir jetzt hier sehen als quasi ankommende Teile, ist so ein, weiß ich nicht, ein Fünftel des Umfangs ungefähr, so quasi ein Stück Wand, weiß ich nicht, Viertel, Fünftel. Ja, also quasi des Umfangs. Die Fensterreihe dann. Können wir hier einmal kurz gucken. Und so ungefähr, was sind das, 8 Meter lang? Das sind also die, es gibt Oberschale, Seitenschalen und dann eben entsprechend die Unterschale noch. Ja, okay. Also es sind quasi drei Teile bezüglich des Umfangs. Ja, nach vier. Genau. Okay, zwei Seitenteile, die Unterseite und das Dach sozusagen. Ja. Mhm. Hier sieht man die Kontur noch ein bisschen besser. Ja. Dann hier ankommen und in dieser Halle, das ist auch ganz entscheidend, werden die Strukturbauteile für alle Endlinien gefertigt. Es ist also so, dass ich erst nach der Struktur- und Ausrüstungsmontage dann die Fertigung aufteilt. Das heißt also, auch die Flugzeuge, die in Toulouse oder in China oder in Alabama zusammengebaut werden, das sind die Bauteile, die hier entstehen. Okay, aber in dieser Halle nur von 320, aber für die verschiedenen Endmontagestandorte. Genau, richtig. So ist es, ja. 320 Familie, aber eben für die verschiedenen Endmontagestandorte. Dann gehen wir jetzt eine Halle weiter. Da erfolgt dann die Ausrüstung. Und grundsätzlich ist es hier, ist ja kein Fließband in dem Sinne, aber es ist schon so, dass der Rumpf quasi von Station zu Station sich bewegt und da dann verschiedene Sachen gemacht werden. Oder sind es verschiedene Arbeitsplätze, wo das Ding dann komplett, also komplett bis zu dem Maß, wo es hier gebaut wird, zusammengebaut wird? Ja, da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Also man hat einmal eine sogenannte Pulsline in bestimmten Bereichen, wo also die Teile immer weiter getaktet werden. Dann hat man aber auch in der Ausrüstung zum Beispiel eine sogenannte Moving Line, wo sich die Bauteile kontinuierlich, aber sehr langsam bewegen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dort drauf sitzen. Okay. Das ist 1 Meter pro Stunde, das sehen wir gleich auch noch. Mhm. Hat sich natürlich bei den Fertigungsraten angeguckt, wie machen es durchaus andere Branchen, aber man könnte jetzt nicht 1:1 den Klar. Automobilbau übernehmen, weil man einfach ja. ganz andere Taktraten hat. Wobei man aber natürlich sagen muss, gerade in den letzten 20 Jahren ist die Fertigungsrate hier schon sehr, sehr angestiegen. Ja. Und es gibt auch, wenn ich das richtig sehe, viel weniger Automatisierung durch Roboter. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man alles vollautomatisiert macht. Man geht eher in bestimmte Bereiche rein, wie zum Beispiel später das Tragflächenbohren, dass man sagt, okay, mit einer neuen Bohrtechnik verkürzt sich dann entsprechend die Arbeitszeiten an den Stationen. Ja, ja, okay. Aber es ist doch noch mehr oder weniger Handarbeit zum Großteil. Natürlich unterstützt durch Kräne und Vorrichtungen, aber... Genau, also man versucht ja. eigentlich immer den optimalen Weg zu finden, auch anhand der Taktrate, die man ja. gerade fährt. Ja. Also es ist ja so, bei der 320-Familie ist man derzeit bei rund 42 Flugzeugen im Monat, geht dann auf 60 hoch. Und wenn man mal so als Zahl nimmt, zum Beispiel die Endmontage hat so Mitte, Ende der 90er Jahre noch 3 Monate gedauert. Inzwischen ist man bei nur noch ungefähr 6 Wochen. Okay. Also man hat auch ganz viel immer geschaut, was kann ich jetzt wann am Flugzeug bearbeiten, was kann ich dann gerade nicht machen. Ja. Muss vielleicht der Mitarbeiter immer 2 Minuten sein Werkzeug holen. Und wenn man ja. sagt, okay, er hat jetzt das Werkzeug direkt an der Station, habe ich zwar nur 2 Minuten gespart, aber wenn ich dann natürlich immer mehr Flugzeuge baue, habe ich immer mehr die 2 Minuten. Klar. Also das ist auch eigentlich immer Stück für Stück weiterentwickelt worden, weil wenn man sich gerade mal anschaut, in Hamburg hat man ja Mitte der 90er angefangen, auch eine 320 Endmontage zu haben. Man hat 1994 hier 16 Flugzeuge aus Hamburg ausgeliefert. 2004 waren es schon 132 und 2014 waren es rund 260. Mhm. Okay. Also um so ein bisschen einen Eindruck zu geben, ja. wie viel hier am Standort ja. hochgefahren wurde. Und das Grün, was wir hier vor allem am Rumpf sehen, ist die Grundierung, ja, die quasi da schon drauf ist. Klassische Korrosionsschutz, genau. was ja in der Luftfahrt immer ein gängiger ja. Begriff ist, das ja. grüne Flugzeug. Ja, das wird genau. nachher interessant, wenn man sich die A350 anguckt. Da ist es ja aufgrund der Kohlefaserbauteile dann eben so ein beige, braun ja. oder sowas. Also da ist der Unterschied dann ja. noch ein bisschen deutlicher zu sehen. Aber das ist hier klassischer Metallflugzeugbau und entsprechend ja. grün die Grundierung. Ja, ja. Bezüglich der Zulieferung von Teilen, wir haben ja vorhin von Schiffen und ja, vor allem von Schiffen geredet. Welche Rolle spielt die oder der Beluga? Bei den Bezeichnungen ist es so, dass man mal gesagt hat, okay, es ist der Airbus A320, der Airbus A350, ja. der Airbus A380. Wenn es einzeln steht, die A320, die A380, die A350, die Beluga, aber man muss da auch fairerweise sagen, Luftfahrt ist eine englisch orientierte Branche ja. und da gibt es sowieso nur The. Also ja, klar. Von daher ist da auch ein gewisser Pragmatismus manchmal ganz hilfreich. Also die Transporte sind eigentlich so, dass man da eine möglichst effektive Mischung versucht zu finden. Man hat natürlich einerseits Großbauteile, die man mit der Beluga fliegt, also zum Beispiel die Tragflächen von Großbritannien hierher für die 320 Endmontage, dann Rumpfsegmente von hier nach Toulouse. Dann hat man aber durchaus auch eben den Seetransport und dadurch, dass wir hier direkt in Hamburg natürlich logistisch sehr, sehr günstig liegen, kommt auch das eine oder andere über die Straße. Ja. Wie viele Belugas pro Tag hier? Das sind zwischen 2 und 4 bis 5. Also okay. man hat eine gewisse Flexibilität in dem System drin, weil man natürlich aufgrund nur einer Landebahn auch durchaus mal das Thema hat, dass die mal der Schnee geräumt werden muss im ja. Winter und ja. man dann eben ein bisschen Verzögerung im Betrieb hat. Aber in der Regel sind das so zwischen 2 und 5 Beluga-Flugbewegungen am Tag. Man hat für die Abfertigung der Beluga eine sogenannte Integrated Loading Facility. Das ist ein Gebäude wo die Beluga andockt, vorne mit ihrer Nase in eine Halle reingeht. Mhm. Dann wird auf entsprechend vorbereiteten Schlitten werden die Bauteile rein und rausgeschoben. Man hat dadurch den Vorteil, dass man einerseits natürlich bei höherer Windstärke noch arbeiten kann. Ja. Andererseits ist es natürlich für die Leute, die die B- und Entladung machen, angenehmer, sowas in der Halle zu machen, ja, als bei Wind und Wetter draußen auf dem Vorfeld. Ja, ja. 4 Stück gibt es, glaube ich, gerade, gell? Gibt insgesamt 5. Und jetzt läuft ja derzeit auch die Entwicklung der Beluga XL, also des Nachfolgemodells, was dann auf dem 330-Frachter basiert. Ja. Aber derzeit, die Belugas sind ja auf Basis der A300 damals entwickelt worden und haben natürlich auch noch lange nicht die Flugstundenzahl wie jetzt im kommerziellen Airliner-Einsatz. Ja, klar. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass bei der Beluga ja nur vorne die Cockpit-Sektion druckbelüftet ist. Das heißt also, man hat oben in der großen Kuppel auch gar nicht das Thema mit den Cycles auf der Struktur. Ja, ah, okay. Mhm. Kommen jetzt in die sogenannte Ausrüstungsmontage. Das heißt also, der Rumpf, der eine Halle zuvor zusammengesetzt wurde, erhält jetzt hier alles, was er braucht für den späteren Einsatz. Es werden also Kabel verlegt, Hydraulikleitung, Pneumatik. Wir gehen mal hier links hoch auf den Besucherbalkon, dann haben Sie von oben auch einen guten Überblick. Wie weiß hier eigentlich der einzelne Werker oder Mitarbeiter, was genau er tun muss? Gibt es da auch so mehr oder weniger automatisierte Arbeitsauftragssysteme oder weil es kann ja nicht intuitiv laufen, es muss ja alles dokumentiert werden. Ja, also es gibt natürlich durchstrukturiert, was wird jetzt an welchem Platz gemacht. Natürlich haben die Leute eine gewisse Flexibilität, weil sie ja auch sehr, sehr breit gefächert ausgebildet sind. Mhm. Also die Ausbildungsgänge teilen sich ja hier auf, einmal in Struktur, dann in Avionik und dann in Elektrik. Das sind natürlich die Schwerpunkte. Aber jetzt gehen wir mal hier hoch. Ja. Hier sieht man auch nochmal, wo die einzelnen Teile herkommen. Also die großen Schalenteile vor allem aus Norden Hamm. Dann geht das eben per Schiff hier einmal entlang nach Hamburg. Und das ist hier der Ablauf. Das ist praktisch wie so ein U in dieser Halle. Das ist eine sogenannte Moving Line, die sich ganz langsam bewegt. Und hier werden dann erstmal die Isolierungen eingebracht. Dann also von innen her quasi der quasi berührt, wenn er... Naja, noch nicht ganz so weit. Also der Kunde sieht ja dann die Verkleidung innen drin. Also das dazwischen? Nachher, genau. Okay. Also die Verkleidung kommt zum Schluss erst rein, weil... Das, was man jetzt hier so ein bisschen sieht, es ist eigentlich eher Kabel, es sind Leitungen, es sind die Dämmmatten und sowas. Das passiert dann hier an den Stationen. Und was man hier auch ganz schön sieht, es sind die unterschiedlichen Längen. Also man hat hier vorne zum Beispiel eine 321 mit nachher 4 großen Türen. Dann hat man eine 320 mit 2 Notausgängen. Ja. Dahinter wieder eine 321. Also das ist hier in der... Fertigungsstraße flexibel. Und die Cockpits, die fehlen, also Cockpit und Nase fehlen hier bei allen noch. Also das hört quasi nach vorne gesehen da auf, wo man dann wahrscheinlich das Cockpit dran flanscht. Das ist so, weil das Cockpit kommt aus Sanaser. Das ist der Schwerpunkt Standort für alle Cockpits. Das kommt mit der Beluga hierher und der Zusammenbau erfolgt dann entsprechend in der Endmontagelinie hier in Hamburg oder auch für die 320 in Toulouse, in China oder in Mobil. Ja. Ist bei der 320-Familie so, dass man hier in Hamburg 3 Endmontagelinien hat. In Toulouse sind 2, in Tianjin und in Mobil jeweils 1. Mhm. Und die Fertigungsrate hier in Hamburg sind ungefähr 22 pro Monat. Okay. Also von den insgesamt etwas über 42 derzeit kommen ungefähr 22 aus Hamburg. Das heißt, man kann so als Faustregel sagen, eigentlich an jedem Werktag wird hier ein Flugzeug fertig. Ja. Wie viele Leute arbeiten jetzt hier in dieser Halle zum Beispiel an der Ausrüstungsmontage ganz grob in einer Schicht? 50? Also wenn man so rumguckt, oder ist sie alle im Rumpf versteckt? Das kann natürlich auch sein. Ja, also das wirkt auf den ersten Blick immer etwas leer, aber die sind natürlich innen drin und es ist auch so durchgetaktet, dass sie... sich natürlich nicht im Weg stehen. Ja. Ja, schon sehr leise hier, das fällt echt auf. Ja, also das, was richtig Krach macht, ist eher noch eine Station vorher, ja, in der, genau, Strukturmontage, wo die dann Nieten zusammengesetzt wird. Genau, oder dann in der Endmontage, wenn zum Beispiel gebohrt wird für die Flügelmontage und das entsprechend zusammengesetzt wird. Aber hier ist jetzt wirklich sehr, sehr viel Detailarbeit an, ja, Kabeln zu verlegen. Ja, genau. Also, ja, also hier sieht man eben, ja, Einbau, Aircondition, ja, Fühl- und Wassersystem, Frachtraumtüren. Ja. Das passiert hier, das Cargo-Loading-System, dann eben ganz entscheidend. Das ist Hydrauliktest, es ist Elektriktest, damit man also nicht erst in der Endmontage dann, ja, die böse Überraschung erlebt und sieht, da ist jetzt irgendwas nicht so, wie es sein soll, sondern man kann dann eben entsprechend früh auch noch korrigieren. Und ist es dann so, dass ein Mitarbeiter, es sind ja jetzt mehrere Stationen quasi, ja, ist dann ein Mitarbeiter immer an einer Station oder fährt der quasi mit dem Rumpf einmal durch das U durch die verschiedenen Stationen? Der fährt Stationen praktisch mit. Also, okay, das ist was, dass er sozusagen auf seiner Station bleibt und das bewegt sich dann ganz langsam, ja, mit einem Meter pro Stunde, ja, und kann dann hier unter dieser Brücke, was so ein bisschen, ja, aussieht wie eine Tower Bridge, durchgeführt, ja, werden. Dann ist hier der Test und das geschieht also kontinuierlich. Blöde Frage, warum bewegt sich das dann überhaupt, wenn quasi doch alles mit dem Ding sich mitbewegt? Oder ist die Ausrüstung, Werkzeuge und solchen Sachen, sind die dann stationär pro Station? Das nehmen ja die Leute mit rein, weil ja vieles im, ja, Rumpf passiert. Okay. Also das ist im Prinzip, um dann den Fluss der Teile zu haben und entsprechend, wenn einer fertig wird, geht der raus in die Endmontage. Okay. Ist aber dann doch eine relativ abwechslungsreiche Tätigkeit auch. Also wenn man ja dann doch verschiedenste Dinge hier macht und, ja, quasi also dann so einen Monat beschäftigt ist mit einem Flieger. So ganz grob müsste es ja dann passen, wenn es einer pro Arbeitstag ist im Monat, müsste eigentlich einer ungefähr einen Monat brauchen. Ja, wobei die eigentlich, sagen wir mal, ihre Hallen natürlich haben. Also jemand, der jetzt hier in der Ausrüstungsmontage arbeitet, begleitet das Flugzeug nicht noch durch die Endmontage. Achso, die 22 Tage, logisch, die gelten ja für die gesamte Herstellung. Nee, und nicht nur für diese Halle. 22 Tage ist sozusagen 22 Flugzeuge pro Monat, ja, werden hier ausgeliefert und man hat rund 30 Tage dauert die Endmontage. Okay, dann passt es so rum nicht. Okay. Also was ich raus wollte, ist, ja, wie lang der Rumpf hier in dieser Halle ist. Aber das, alle 5 Tage eine neue Section. Ja, also es ist bei den Mitarbeitern eben grundsätzlich so, dass man sehr, sehr viele aus der eigenen Ausbildung übernimmt. Ja. Man hat also auch ein System, dass die Auszubildenden und dualen Studenten nach erfolgreichem Abschluss auch übernommen werden, dass man sagt, die kriegen eine Zusage, dass sie entsprechend hier weiterarbeiten können, weil man einfach sagt, es ist doch immens wichtig, in der Ausbildung haben sie auch relativ viel in den Hallen schon gelernt, also, ja, die Azubis kommen auch relativ früh schon an die Bauplätze und das motiviert ja auch. Da, ja, also es ist ganz erstaunlich, was die Azubis auch sonst so auf die Beine stellen. Man hatte im vergangenen Jahr hat sich eine Gruppe gefunden, die hat ein flugfähiges A350-Modell sogar gebaut. Also die sind auf die Suche gegangen natürlich nach den entsprechenden Spezialisten in der Konstruktion, haben das dann entsprechend verkleinert. Dankenswerterweise war unter den Azubis auch jemand, der im Modellflug auch schon sehr, sehr viele Wettbewerbe und sowas Erfahrung hatte, der das dann auch geflogen hat. Die Ausbildungsabteilung an sich hat gesagt, wir sponsoren euch praktisch das Material bis hin zu den Triebwerken und sowas. Also das war auch nicht ganz billig, aber hat dann im Prinzip die Projektsteuerung mit allen positiven und negativen Seiten den Azubis überlassen. Und die haben es also auch tatsächlich hinbekommen. Dieses Modell fliegt und es ist also auch sogar hier am Standort Finkenwerder dann mal geflogen mit einem entsprechenden organisatorischen Aufwand, der nicht so ganz ohne war, aber das war also was, wo die Ausbildungsabteilung auch mal sowas, sagen wir mal nebenbei, als ganz interessante Geschichte gemacht hat, was also wirklich beeindruckend war. Dieses Modell, was dann aber knapp 20 Kilo wog, ungefähr 3 Meter Spannweite hat, 2 Düsentriebwerke. Das sind also so Seitenprojekte, die da auch laufen. Welche Rolle spielt denn hier der Kunde? Ist der hier jetzt schon irgendwie dabei? Macht der Abnahmen auch von Teilen schon oder ist der erst bei der Endmontage und beim Testflug dann dabei? Nee, der Kunde hat eigentlich das Recht, in allen Produktionsprozessen sein Flugzeug sich anzuschauen. In der Regel ist es so, dass das Termine sind, wo eine bestimmte Baugruppe dann fertiggestellt ist, wo man dann den Kunden einlädt und sagt, du kannst jetzt auch nochmal das Bauteil anschauen, weil man ja ohnehin das klassische System hat, dass jeder, der jetzt einen bestimmten Bauabschnitt fertigstellt, es selbst freizeichnet. Dann gibt es aber noch zusätzliche Prüfer bei bestimmten Abschnitten. Und je nach Segment kommt auch nochmal der Kunde, wenn jetzt irgendwas verschlossen wird und inspiziert das. Mhm. Das wird auch alles dokumentiert. Ja. Das ist letzten Endes wie nachher bei der Flugzeugwartung, dass also auch alle Arbeitsschritte nachvollziehbar sind. Aber bei den Kunden ist es so, dass größere hier teilweise ein eigenes Büro haben, okay. dass sie also ihre eigene Mannschaft hier stationiert hat, die dann einerseits in den unterschiedlichen Montageabschnitten schon die Inspektionen macht und dann natürlich auch die Endabnahme. Für die Endabnahme und Auslieferung ist es oft so, dass die dann noch Verstärkung von ihren Heimatländern bekommen. So ist zum Beispiel für die Auslieferung dann noch jemand da, der die Formalien betreut, wenn es dann in den Zuständigkeitsbereich von einer anderen Luftfahrtbehörde wechselt. Ja, ja, also für solche Sachen kommen dann die Leute nur für die Auslieferung. Also die Auslieferung von einer 320 dauert ungefähr 3 Tage, die von einer 380 ungefähr 9 Tage. Nachher die Endabnahme und Auslieferung. Okay. Und wie sieht's aus mit EASA und Co.? Sind die hier dann am Prozess beteiligt oder haben die das quasi an Airbus delegiert, dass Airbus selber sich qualitätssichert? Ich habe kürzlich mal gehört, dass sowas geht, je nach Lizenz des Herstellungsbetriebs. Ja, das müssten wir nochmal checken, also okay. wie das im Detail ist. Aber es ist grundsätzlich so, dass die Flugzeuge zum Beispiel für die ersten Flüge zugelassen sind in Deutschland und in Frankreich. Werden wir nachher noch sehen, es klebt also auf allen Flugzeugen eine Delta- bzw. Foxtrot-Registrierung drauf, weil rein luftrechtlich das Flugzeug also am Anfang auf Airbus zugelassen ist und erst nach dem sogenannten Transfer of Titles, das ist dann der Abschluss der Auslieferung, wenn das Flugzeug in den Zulassungsbereich der Heimat des Operators wechselt und auch es komplett bezahlt ist, dann ist sozusagen erst die Registrierung vom Kunden drauf. Ja. In der Praxis ist es so, dass die Kundenregistrierung in der Lackierung schon entsprechend aufgebracht wird. Und dann ist ein Sticker da, der einfach abgezogen wird mit dieser Interimsnummerierung. Das ist eigentlich, wie man so ein rotes Nummernschild beim Auto hat. Ja, okay. Können dann langsam weitergehen Richtung Endmontage. Jede Menge Plastikboxen hier mit allen möglichen kleinen Teilen. Ja. Mit Barcode vorne dran. Wahrscheinlich alle. Ja, die haben keine einzelnen Stücknummern. Die haben nur Typnummern wahrscheinlich. Und das ist auch ganz interessant. Das sehen wir gleich vorne an dem Kasten. Man hat also selbst bei den Kleinteilen eine Preisinformation draufgeklebt, damit einfach die Kollegen auch sensibilisiert sind und sehen, das ist jetzt nicht nur Kleinkram, der nichts wert ist, sondern so wie man hier eben sieht, das sind mal 29 Cent oder das sind mal nur 20 Cent oder 91 Cent oder 76. Erstaunlich billig für Luftfahrt. Ja, es gibt auch größere und teurere Teile. Also das dann mal 2,80. Ja. Und wir sehen nachher noch die Nieten für die Flügelverbindung, da geht es dann, glaube ich, in den 2- bis 3-stelligen Bereich pro Niete. Ja. Naja, die Niete sind nur 5 Euro, der Rest ist der Stempel, wie es immer so schön heißt. Ja. Was hier in den auf dem Foto noch ganz interessant ist, man sieht hier die Seriennummer 100. Also jedes Flugzeug hat ja eine sogenannte MSN-Nummer, diese Manufacturer Serial Number. Jetzt ist man bei jenseits der 7000 und als damals das A320-Programm gestartet wurde, war so die Einschätzung, naja, wenn man so 600 bis 800 Flugzeuge insgesamt mal ausliefern wird, dann ist das schon ein Erfolg. Also da hat man sich möglicherweise um den Faktor 10 schon verschätzt. Ja. Das ist echt erstaunlich. Also Boeing hat ja auch für die 37 MAX auch schon hunderte von Vorbestellungen, wenn nicht tausende. Also ist unglaublich, was da an Flugzeugen verkauft wird eigentlich. Zumal die Konkurrenz ja eigentlich immer größer wird. Ne? Also mit Bombardier C-Series und den Embraers, die gehen ja teilweise schon in die Größenordnung vom 319. Und trotzdem verkauft sich das Zeug ohne Ende. Ja, also man muss sehen, was natürlich ein sehr großer Erfolg war jetzt die 320 Neo nochmal dazu sagen, dass man also zwischen mehr als 4.500 Aufträge nochmal hat. Also das ist doch sehr, sehr eingeschlagen. Wow, Wahnsinn. Aber die Neo und die nicht Neo, also die. Ja, die nennt sich Classic. CEO mit Current Engine Option heißt okay. es hier. So, ja. Ja. Die werden beide parallel hergestellt dann. Also genau. die wird nicht eingestellt deshalb. Nein, also das ist so, dass das ein sehr, sehr langsamer Übergang sein wird über mehrere Jahre, weil einerseits werden die A320ceo auch immer noch verkauft, sind auch immer noch natürlich ein durchaus attraktives Produkt. Also man stellt jetzt nicht die Fertigung von einem Tag auf den anderen um. Ja. Und von der Fertigungsstruktur ist es ja so, dadurch, dass zwischen der Neo und der CEO eine große Übereinstimmung ist, fertigt man das auch in den gleichen Produktionslinien. Ja. Der wesentliche Unterschied sind ja die Triebwerke und dann sagen wir mal noch einige Details an der Aufhängung. Ja. Aber weil die Größe sind, ne? Genau, Fertigungsstraße gemacht werden. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen hier einmal ans Ende und fangen dann an, weil dann haben wir den kontinuierlichen Durchlauf. Also wir sind jetzt hier praktisch auf der Station, wo es schon fertig ist und da hinten knüpft es im Prinzip an das an, wo wir gerade rausgekommen sind. Wissen Sie zufällig, ob bei dem Neo 320er das Fahrwerk höher gemacht wurde, weil die Triebwerke größer sind, oder sind die nur weiter oben aufgehängt? Die sind etwas weiter oben aufgehängt. Also man hat die Pylons verändert. Ja. Aber sonst am Flugzeug hat man natürlich sowieso schon in den letzten Jahren hindurch immer Modifikationen gemacht. Also eine 320, die jetzt heute aus der Halle kommt, hat natürlich noch Gemeinsamkeiten mit einer 320 von 1988 oder 1990. Aber man hat zum Beispiel die Bildschirme in den Cockpits modernisiert. Und bei der Neo ist also eigentlich die wesentliche Modifikation der Motor. Ja. Und die Cockpits an sich sollen irgendwann, in 3-4 Jahren, habe ich gelesen, soll dann da auch nochmal eine Runderneuerung mit richtig schön großen Bildschirmen kommen. Bei den Cockpits hat man natürlich immer so ein bisschen die Balance, dass man sagt, einerseits modernisiert man sie, wenn man sich natürlich jetzt ein 320-Cockpit anguckt und vergleicht es mit 380 oder 350, ist das natürlich ein Entwicklungsschritt. Andererseits schaut man natürlich auch immer, dass es durchaus Airline-Kunden gibt, die ja dieses Mixed Fleet Flying haben, dass also Crews auf unterschiedlichen Mustern eingesetzt sind und dann entsprechend man natürlich sagt, die finden sich dann auch wieder zurecht. Ja. Die Sharklets heißen sie, glaube ich, ne? Ja, also die genau. Die richtigen Winglets und nicht nur diese Flügel, die großen Winglets. Ja. Sind die Serienausstattung? Werden die an alle rangebaut oder kann man die auch noch ohne mit den kleinen kaufen? Die sind jetzt Serienausstattung bei der Neo. Und die Umstellung, die sind ja auch schon an der CEO vorhanden. Genau. Da sind sie 2012 eingeführt worden. Kunde konnte sich noch überlegen, ob er es nimmt oder nicht. Aber inzwischen ist natürlich bei den Kunden auch klar, okay, ich kann darüber entsprechend nochmal Treibstoff sparen. Also wird das mehr und mehr zum Standard. Gibt es da Zahlen, wie viel Treibstoff das ausmacht? Rund 4%. 4%? Ja. Okay. Und blöde Frage, wieso hat man das nicht von Anfang an gemacht? Also hat sich da wirklich aerodynamisch so viel im Stand der State of the Art entwickelt, dass man das damals noch nicht wusste? Oder ist eigentlich erstaunlich. Da mache ich mich nochmal schlau. Also das ist da. 4% ist viel. Ja, also man sagt eben, bei der Neo ist man zwischen 15% und 20% an Kraftstoffersparnis, weil man natürlich einerseits über die Sharklets, dann natürlich über das Triebwerk, dann ist ja auch immer die Frage, wie kann ich entsprechend den Innenraum noch optimieren, da gibt es also auch durchaus so gewichtsmäßig vor allem zu sagen, einerseits Gewicht, andererseits aber auch Sachen wie zum Beispiel dieses sogenannte Space Flex, wo ich also hinten in der im Druckshot dann an der einen Seite eine schmalere Galley habe und daneben aber Platz für zwei Toiletten und kann angenehmerweise die Toiletten auch noch mit einer Trennwand dann so kombinieren, dass auch für einen Rollstuhlfahrer eine Toilette dann entsprechend vorhanden ist und habe dann aber vorne, dadurch, dass ich die Toiletten gespart habe, wieder mehr Platz für noch eine Sitzreihe. Mhm. Ach so, klar. Und man rechnet natürlich diese Ersparnis pro Passagier. Genau. Daher ist es relevant, also dass mehr Passagiere reinpassen. Sieht eigentlich auch, dass gerade beim Thema Kabine sich bei der A320-Familie sehr, sehr viel getan hat. Also es ist jetzt keine Seltenheit mehr, dass es durchaus Kunden gibt, die eine Dreiklassen-Konfiguration auf der 321 fliegen, dass sie also eine First, eine komfortable Business oder Premium Economy und eine Economy haben, ja. Was natürlich früher eher nicht der Fall war, wo man gesehen hat, okay, es ist eine Standardbestuhlung oder es gab früher eine First und dahinter eine Economy. Ja. Jetzt sind wir in der Halle 9, das ist eine der Endmontagehallen für die 320-Familie, sind eigentlich an dem Anknüpfungspunkt die Rümpfe, die wir vorhin noch in der Ausrüstungsmontage gesehen haben, sind jetzt einmal hier über den Hof gefahren, sind jetzt hier in der Halle 9 drin und hier haben wir vier Stationen. Auf der ersten Station werden die hinteren und vorderen Rumpfteile zusammengebaut. Man schiebt vorher noch große Sektionen, wie jetzt zum Beispiel Küchen oder sowas rein, bevor man sie dann verbindet. Und dann geht es weiter auf die nächste Station. Hat der hier schon einen Boden? Der ist schon da. Okay. Ja, also die Struktur ist da, es sind in der Regel noch keine Platten da. Ja. Die werden dann erst später eingebaut, aber wir können hier auch von unten reingucken. Ja. Und da sieht man also durchaus schon, der hat schon einen Boden. Ja, okay. Okay. Aber natürlich noch keine Sitze. Das kommt erst weiter. Ja, okay. Das Cockpit kommt da dann auch ran. Ja. Genau. Und die Stellen, wo die einzelnen Segmente zusammengebaut werden, werden im Prinzip genauso vernietet wie alle anderen Stellen auch. Da gibt es dann auch keinen besonderen, was weiß ich, hier muss man aufpassen, damit es nachher nicht wegfällt oder so. Nee, das ist einfach also das ist wie alle anderen auch. Entsprechend konstruiert und was hier in dieser Halle eben so ist, alle 2,5 Tage wird die ganze Kaskade eine Position weiter getaktet. Das heißt also, dann rollt vorne das erste Flugzeug aus der Halle raus, geht weiter zur Lackierung. Dann wird entsprechend von Position 3 auf Position 4 getaktet, von der zweiten Position hier auf die dritte und eben aus der ersten auf die zweite. Ja. Da hat man also die Arbeitspakete so durchgetimt, dass man natürlich in diesen 2,5 Tagen immer entsprechend jeweils fertig ist. Das ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung für die Leute, die hier arbeiten, weil da müssen natürlich alle ungefähr gleichzeitig fertig sein und man kann dann hier diese Gerüste, die kann man auf Luftkissen innerhalb von ungefähr 20 Minuten an die Seite schieben. Also dann hat man auch den Vorteil, hier ab der zweiten Station steht das Flugzeug auf seinen eigenen Rädern. Dadurch, dass es dann auch noch nichts wiegt, kann man es also relativ einfach entweder mit einem kleinen Traktor ziehen oder es gibt so ein Gerät, das so ähnlich aussieht wie ein Staubsauger, das aber ein entsprechendes Drehmoment hat, mit dem man so ein ganzes Flugzeug dann eine Position weiter bewegen kann. Vielleicht nochmal ganz kurz, also nur um das zu illustrieren, an den ersten beiden Stationen ist der Flieger quasi komplett eingerüstet mit Arbeitsbühnen, um halt dann von genau, also weil da ja relativ viel noch an der Struktur an sich gearbeitet wird. Ja. Also man hat eben auf der ersten Station das Zusammensetzen des Rumpfes. Ja. Hier auf der zweiten Station sehen wir so ein bisschen, werden die Tragflächen erst eingemessen und dann auch entsprechend montiert. Dann, wenn man hier ein Stück weiter geht, sieht man auch schon die Hauptfahrwerksbeine, dann werden hier also die Fahrwerke montiert, die Triebwerkspylone werden hier installiert, also alles, was an großen Bauteilen kommt, findet hier statt. Würde mich interessieren, mit wie viel Bolzen und Zeug die Fläche da dann nachher. Da kommen wir nachher an eine Station, wo so eine Tafel ist. Da muss ich mal sagen, im Moment weiß ich es auch nicht aus dem Kopf, aber das sehen wir in der nächsten Halle noch. Was hier auch entscheidend ist, man versucht die Teile eigentlich so früh wie möglich auch schon hier in der Halle bei der gleichen Temperatur zu haben. Also zum Beispiel die Tragflächen, die jetzt mit der Beluga aus Großbritannien kommen, werden hier schon reingestellt für das dann nächste Flugzeug, damit alles die gleiche Temperatur hat, bevor es dann angebaut wird, dass man keine Spannungen in den Bauteilen drin hat. Und teilweise kommen Teile auch schon lackiert. Also die Winglets zum Beispiel, die hier angeliefert werden, die haben schon Logos von Airlines drauf. Ja, also was auch schon lackiert ist, ist das Seitenleitwerk. Ja. Da macht man sich einfach zunutze, dass letzten Endes man diesen Arbeitsschritt schon vorher erledigen kann. Ja. Und es ist auch ein Bauteil, was danach dann natürlich hier im Fertigungsprozess man eher nicht mehr gegenkommt oder sowas, weil es einfach relativ hoch angebracht ist. Also die Teile sind schon vorher lackiert, die Tragflächen auch schon und dann erfolgt aber nochmal die abschließende Lackierung im Kundendesign, dann in einem von fünf Paint-Shops für die Single-Aisle-Familie und für die 380 hat man zwei Lackierhallen, wobei die auch genauso 320 lackieren können. Sind die Flügellackierungen kundenspezifisch, abgesehen vom Winglet? Eigentlich nicht, ne? Die sind immer in diesem weißlichen Hellgrau, genau. Also das ist, Silber. Es sei denn, es hat ein Kunde jetzt eine ganz effektvolle Sonderlackierung oder sowas, aber in der Regel ist der Rumpf das, wo aber auch nach Geschmack des Kunden im Prinzip der eine eher schlicht, der andere ein bisschen aufwendiger lackiert. Mir nur gerade überlegt, ob man quasi schon beim Lackieren der Tragfläche quasi kundenspezifisch sein muss, aber üblicherweise halt eben nicht. Ne? Ja. Großteil der Teile wird hier zu einem Logistikzentrum so ungefähr 5 Kilometer entfernt von Airbus angeliefert und von da aus dann hier erst in die Halle. Mhm. Also man hat einen gewissen Puffer und schafft dann die Teile erst entsprechend kurzfristig in die Endmontage. Über die Straße dann wahrscheinlich, oder? Ja, also das geht auf der Straße. Das ist hier, wenn man von der Autobahn abfährt in Waltershof, dann ist da das Logistikzentrum. Ja. Ja, es ist ja letzten Endes bei einer A321, muss man sich immer vor Augen halten, sind es ungefähr 3 Millionen Teile. Bei einer A380 entsprechend 4 Millionen. Also es ist gar nicht mal nur derjenige, der nur entsprechend clever sein muss, der das Gerät entwickelt hat oder es testet oder sowas, sondern auch derjenige, der die Fertigung organisiert, der die Supplier und sowas managt, muss eigentlich mindestens genauso ausgeschlafen sein. Ja. Jetzt sind wir an Station 3. Ja, da. Wir sind jetzt an der dritten Station. Da sieht man, ist auch schon der Innenausbau losgegangen. Also es sind dann auch schon die Verkleidungen eingebaut. Ja. Es werden dann... Kommen aus Laubheim, ne? Von Aircabin wahrscheinlich. Airbus Laubheim. Oder warte mal, das ist jetzt Diehl. Das hat mir Airbus, glaube ich, verkauft. Ja, also Diehl ist da relativ stark engagiert. Sonst Zodiac, also die Kabinenlieferanten gibt es unterschiedliche. Dann werden hier auch noch... Hochauftriebshilfen und sowas angebaut, was man hier sieht, die Verkleidung von den Fahrwerken. Und hier steht er jetzt eben auch auf dem Boden. Also da drüben, Station 2 ist schon irgendwie höher, ne? Da steht er irgendwie auf. Da war er noch höher und wird dann abgesenkt. Ja, ja. Und ab der dritten Station steht er auf seinem eigenen Fahrwerk. Das heißt, Station 3 ist Einbau von Kabine und Details Kabine, am Flügel sozusagen. Seitenleitwerk, Hochauftriebshilfen. Wird der Flügel dann mit einem Kran quasi dahin balanciert oder gibt es da von unten kommend quasi der Montage? Der Flügel wird mit einem Kran bewegt, also der Rumpf ist fest in der Struktur und der Flügel wird dann entsprechend mit einem Kran bewegt. Das wird vorher ausgemessen, dann werden die Bohrungen gesetzt und dann wird es entsprechend verbunden. Sind die Flügel... Weiß man bei der Herstellung schon, welcher Flügel an welchen Rumpf kommt? Ja, das weiß man schon, weil man hat ja natürlich auch bei der A321 einen leicht abgewandelten Flügel jetzt als bei der 320 okay, und 319. Okay, aber stückweise ja, auch die schon. Werden auch schon auf wegen des Tracking wahrscheinlich. Genau, also das wird jeweils schon entsprechend festgelegt. Ja. Und man sieht jetzt, ich glaube, wenn wir mal ein Stück weitergehen, gibt es auch immer eine Tafel, die anzeigt, wann sozusagen dieser nächste Takterfolgsjahr. Ja. Genau. Das sind die Container für die Verkleidung. Ja. Ja, genau. Hier oben sehen wir jetzt am Donnerstag, 18. Februar, um 13.30 Uhr geht praktisch die ganze Kaskade 1 weiter. Dann wird dieses erste Flugzeug rausgezogen und entsprechend rutschen die anderen nach. Was ganz entscheidend ist, auf der Station hier kann man jetzt auch schon einen Großteil der Tests absolvieren. Ja. Also es wird die Hydraulik getestet. Man kann auch das Kraftstoffsystem mit einer Flüssigkeit erstmal probieren, muss dann natürlich nochmal draußen mit Kerosin prüfen, aber das macht man aus Feuerschutzregularien, nicht in der Halle. Okay. Also dafür gibt es dann draußen eine Einrichtung, die so aussieht, so ein bisschen wie so ein Carport, wo man entsprechend die Fuel-Tests macht. Dieses Schild, was wir hier gerade gesehen haben, Delta Pressure Test, heißt wohl, dass der Rumpf aufgeblasen wird, zum Gucken, ob er dicht ist. Genau. Das kann ja eigentlich. Und deswegen soll dann auch keiner die Tür aufmachen, weil das nimmt dann auch kein gutes Ende. Naja, da geht sehen ja wir auch nicht, hier oder? Ist das Flugzeug abgesperrt und man absolviert eben den Test hier auch noch. Ja. Sieht witzig aus. Der Flieger in grün, aber das Leitwerk schon lackiert. Ja, das ist aber zum Beispiel auch bei der 380 und Da geht das fertig lackierte Seitenleitwerk mit der Beluga nach Toulouse. Mhm. Hier rechts sehen wir diese Mover. Das ist also das Gerät. Mit diesem Apparat kann man ein komplettes Flugzeug an der Stelle bewegen. Okay, erstaunlich. Sieht wirklich aus wie so ein Vorwerkstaubsauger. Ja. Und wie? Man geht damit einfach an das Hauptfahrwerk und setzt es dahinter und schiebt es dann. Hat natürlich noch vorne jemanden, der lenkt am Bugfahrwerk, aber das reicht aus. Es hat natürlich keine Geschwindigkeit, aber sehr, sehr viel Power. Ja. Es ist natürlich auch nur so Fußgängergeschwindigkeit, aber reicht völlig aus. Was wir hier noch sehen, sind 4 unterschiedliche Linien am Hallenboden. Die sind ganz hilfreich, wenn man mit dem Schlepper dann das Flugzeug um 90 Grad versetzt aus der Halle zieht, weil man muss einfach schauen, dass man mit dem Fahrwerk auf dieser entsprechenden Linie je nach unterschiedlicher Rumpflänge entlang rollt. Darüber verhindert man, dass man irgendwo aneckt mit den Tragflächen und sich eine Beule ins Flugzeug fährt. Also das ist eine relativ simple, aber ganz effektive Variante, um das Ziehen aus der Halle zu erleichtern. Die Triebwerke, nur der Vollständigkeit halber, die fehlen hier jetzt eben auch noch. Ja, die Triebwerke fehlen hier auch noch, weil es geht dann von hier aus in die Lackierung. Die Triebwerke kommen in einer separaten Halle dran. Das ist dann die sogenannte Final Phase, also die Phase kurz bevor es ans Auslieferungszentrum geht, weil Triebwerke sind natürlich ein auch relativ teures Bauteil. Andererseits sind sie aber auch ein Bauteil, was man relativ schnell installieren und deinstallieren kann, weil das ist ja was später mal im Betrieb, wenn irgendwo kurzfristig getauscht werden muss, geht das relativ zügig und das sind, glaube ich, 6 große Bolzen, 660 Newtonmeter Drehmoment. Also wir haben es mal mit einem Winterreifen verglichen, da sind es, glaube ich, 110 und die Mannschaft, die das dann angebaut hat, das war also auch nicht der schmächtige Auszubildende, der dann den Drehmomentschlüssel genommen hatte, sondern derjenige hatte auch gut gefrühstückt an dem Tag, aber das ist eine relativ zügige Geschichte. Kann man eigentlich an den Fliegern mit erträglichem Aufwand zum Beispiel auch eine Tragfläche wieder abmontieren, wenn man das denn wollte? Also die Tragflächen, da wird es dann schon schwierig, weil die relativ, die sind ja fest fixiert. Das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr umfangreiche Geschichte. Ja, grundsätzlich ist ja mal fast alles machbar. Es ist natürlich immer dann irgendwann die Frage, rechnet sich das? Ja. Sagt man, okay, was steht da wirtschaftlich dahinter? Ja. Wie viele Aufträge gibt es von 350? Von 350 gibt es jetzt knapp 800. Okay. Da sind jetzt etwas mehr als 15 ja bereits ausgeliefert. Also das hat ja angefangen Ende 2014 mit Katar. Dann inzwischen hier in Europa fliegt zum Beispiel die Finnair schon mit der 350. Ging ja auch groß durch die Medien. Ja, also die haben ja im Herbst ihr erstes Flugzeug übernommen und haben dann auch so eine Europatour gemacht, erstmal zum Crewtraining und um das Flugzeug zu zeigen und fliegen aber dann natürlich auf der Langstrecke schwerpunktmäßig nach Fernost. Ja. Auch eine Sache, die mich mal interessieren würde, aber die kann mir wahrscheinlich so niemand beantworten. Warum seit ungefähr 5 Jahren alle neu entwickelten Flugzeuge, also sowohl 350, also die 87, als auch die Embraers, als auch die C-Series, alle jetzt wieder die Nasenspitze weiter unten haben? Das fällt richtig auf. Okay. Also ich weiß nicht, ob das ein aerodynamisches Ding ist oder ob es einfach so ein Modetrend ist. Also aber ich glaube, eigentlich Mode würde keiner der Kunden für bezahlen, weil es eigentlich doch darum ging, dass man ein Flugzeug baut, was natürlich möglichst effizient ist, was kraftstoffsparend ist. Also das ist dann eher ein Aspekt der Aerodynamik sein dürfte. Aber dann stellt sich ja die Folgefrage, welche Entwicklungs- oder Auslegungsverfahren haben sich in den letzten Jahren so geändert, dass man jetzt errechnet hat, dass diese Nasenform günstiger ist? Weil ich meine, die Aerodynamik an sich ändert sich ja nicht, die war schon immer gleich. Und von der Fertigung her kann es ja auch nicht so furchtbar unterschiedlich sein, ob jetzt die Nase ihre Spitze ein bisschen weiter unten oder weiter oben hat. Ja. Also muss ja da irgendwas passiert sein? Irgendein Fortschritt? Wir fahren jetzt weiter von dem Bereich A320 weg zur A350 und zur A380. Mhm. Das ganze Gelände, eben 350 Hektar. Es gibt hier auch 3 Buslinien, man sich übers Gelände bewegen kann. Ein Großteil der Mitarbeiter reist auch per Schiff an. Es gibt eine direkte Fährverbindung über die Elbe, wo rund 4.000 bis 4.500 Mitarbeiter pro Tag mit dem Schiff anreisen. Mhm. Also das sind ganz normale Personenfähren, wie sie auch hier in Hamburg in anderen Teilen im Einsatz sind. Und da gibt es eine Linie, die ab morgens für die Frühschicht von kurz vor 6 fährt bis abends, bis die Spätschicht vorbei ist, ja, dass man also auch per Fähre hier hinkommen kann, was ganz angenehm ist. Man kann auch sein Fahrrad mitnehmen und das ist auch eine ganz beliebte Anreisevariante. Ja. Die werde ich nachher auch zur Abreise verwenden, die Fähre, glaube ich. Genau, also das ist was, wenn man auch gerade ins Stadtgebiet nördlich der Elbe möchte, genau, die schnellste Variante, um sich dann den Stau im Elbtunnel zu ersparen. Ja. Jetzt fahren wir kurz am da steht noch kleinen mal Museum vorbei. Genau, das cool. ist eine der Super Guppies. Die hat man da, nachdem man sie in den 90er Jahren ausgemustert hat, an den Standorten so als Erinnerungsstück abgestellt. Ja. Hat hier also einerseits so eine Super Guppy, dann sehen wir gleich ein bisschen kleiner daneben ein Hansa-Jet und auch noch eine Noratlas. Das erinnert so ein bisschen an die Wurzeln hier des Standortes. Es gibt auch eine Transall. Ich wollte gerade sagen, die Transall, die fliegen alle doch, die stehen nicht im Museum. Da gehören sie zwar hin, aber die fliegen bestimmt alle noch bei der Bundeswehr. Aber wir haben inzwischen schon eine. Also die Bundeswehr mustert die ja Stück für Stück aus. Und eine ist also auch Zusammenarbeit mit denen im vergangenen Jahr hier eingeflogen, steht jetzt noch an einer anderen Ecke des Geländes, weil hier auf dem Abstellplatz jetzt im Frühjahr ein bisschen Platz geschaffen wird. Da wird dann vom Parkplatz ein Stück weggenommen, dass also auch die Transall hier entsprechend ihren Platz findet. Das, was wir hier rechts sehen, was so ein bisschen so groß aussieht wie ein Einfamilienhaus, ist ein Transportcontainer, mit dem die Schalen der A380 hier angeliefert werden. Mhm. Von Premium Aerotech. Man sieht hier rechts diese ganz unterschiedlich geformten Ladegestelle. Die sind eben für A380-Teile. Und dann hier rechts auch dieses sogenannte Roll-on-Roll-off-Terminal für die Verladung der Bauteile aufs Schiff. Ja, also wir sehen jetzt ja eben auch direkt an der Elbe. Im Hintergrund fährt auch gerade irgendein Schiff vorbei. Und die Halle da links neben uns, der Höhe nach, ist das 380? Ja, wir sind jetzt hier links, die Kabinenausstattung für die 380. Bei der 380 ist es ja so, dass die Rumpfbauteile hier in Hamburg entstehen, dann mit dem Schiff zur Endmontage nach Toulouse gehen. Dann kommt das Flugzeug hierher nach Hamburg zurück, bekommt hier seine Innenausstattung, Lackierung und dann wird von Hamburg bzw. Toulouse aus ausgeliefert. In die Kabinenausstattung gehen wir auch gleich noch rein. Das ist eine der größten Hallen hier am Standort, weil man natürlich entsprechend auch Platz haben muss für die 380 und da werden dann in rund 6 Wochen ungefähr 60 Tonnen an Interieur eingebaut, was natürlich bei der 380 dann sehr, sehr kundenspezifisch ist, insbesondere in der First Class, wo ja die Kunden, ob es nun Duschen sind oder bis hin zur kleinen Suite oder sowas, da sehr kreativ gewesen sind, was das Angebot angeht. Das heißt, der Flieger kommt dann auch quasi nur mit funktionierendem Cockpit und ansonsten leer von vermutlich Toulouse hierher geflogen. Ja, also der kommt hierher. Man macht auf diesem Flug schon ein Testprogramm, was man sonst mit jedem neuen Flugzeug auch macht. Also man hat in der Regel beim ersten Testflug ein Programm, was so zwischen 2 bis 4 Stunden dauert. Das macht man auf diesem Überführungsflug von Toulouse hierher. Mhm. Deswegen ist der auch in der Regel nicht direkt, weil da wären es nur knapp 2 Stunden Flugzeit, sondern geht nochmal entsprechend in eine Testflug-Area und kommt dann hierher. Dieses Basisprogramm hat man dann aber abgeschlossen und macht danach dann nur noch einen sogenannten Cabin First Flight. Das ist dann nach dem Einbau der ganzen Kabine, weil man dann natürlich schauen muss, Flugzeugrumpf arbeitet in sich und muss da irgendeine Tür nochmal nachgestellt werden oder sowas. Das macht man dann bei dem Cabin First Flight. Es gibt auch durchaus Sachen, die kann man nur in der Luft testen. Also zum Beispiel ein Höhenmesser kann man jetzt nicht am Boden ausprobieren. Das muss man im Flug machen. Aber wenn sich da dann keine Abweichungen zeigen, sind dann eigentlich relativ schnell die Kundenflüge auch auf dem Programm, wo man dann nochmal mit dem Kunden einen Abnahmeflug macht und da dann natürlich keine großen Überraschungen mehr hat, aber es gehört einfach zu dem Programm dazu, dass der Kunde nochmal sein Flugzeug eben auch ausprobiert, wobei ein Großteil der Checks natürlich vorher schon am Boden läuft, wenn man sich die Kabine nochmal anguckt, wenn man vor allem die ganze Dokumentation vergleicht. Also ja, das sind eigentlich die Schwerpunkte dabei. Das sind dann auch Kundenpiloten, die dann bei dem Kundenerstflug oder bei diesem Erstflug dann fliegen? Oder? Das ist eine ganz interessante Aufteilung. Bei dem Kundenflug ist zwar ein Kundenpilot dabei, aber es sitzt auf dem rechten Sitz als Kapitän dann immer noch ein Airbus-Testpilot, weil der trägt letzten Endes auch die Verantwortung. Also von daher können die Testpiloten sowohl von rechts als auch von links fliegen. Das ist also noch eine kleine Abweichung zum Airline-Betrieb. Ja. Okay. Aber also wahrscheinlich fliegen im Sinne von bedienen tut es wahrscheinlich dann der Kunde. Ja, also es ist in der Regel so, dass die sich natürlich abstimmen. Genau. Man macht am Anfang von so einem Acceptance-Flug in der Regel einmal Flight Controls durch das Programm. Dann schaut man sich natürlich so Sachen an, vor allem auch das In-Flight Entertainment, dann Kabinensysteme und sowas. Also das ist aber ein Standardprogramm, was da dann absolviert wird. Ja. Wie viele 380 sind inzwischen verkauft? Es sind etwas über 300 verkauft und rund 150 schon ausgeliefert. Okay. Das heißt, auf wie viele Jahre ist dann die Produktion noch gesichert? Also die Produktionsrate sind ja rund 30 pro Jahr, 25 bis 30, also von daher ist das auch noch eine Weile ausgelastet. Und der größte Kunde, was man auch hier am Standort immer wieder sieht, ist natürlich Emirates mit seinen 90 Bestellungen, insgesamt sind es 140, die haben wir nochmal nachbestellt und werden jetzt in Kürze ihr 75. Flugzeug bekommen. Gibt es da offizielle Aussagen, inwiefern der 380 dann inzwischen in den schwarzen statt roten Zahlen ist? Also man hat Break-Even war 2015 und das ist natürlich dann jedes Jahr wieder eine neue Frage, dass man sagt, okay, mit wie vielen Flugzeugen erreicht man das? Aber man muss bei der 380 sagen, das ist inzwischen ein Programm, was natürlich nach den bekannten Anlaufschwierigkeiten aber jetzt im Serienprogramm läuft. Ja. Und dadurch, dass man eben auch schon über 150 ausgeliefert hat, und wenn man sich auch anguckt, wo er jetzt im Einsatz ist und wie sich mal die Entwicklung so von Reise gerade zwischen den großen Knotenpunkten entwickelt, hat das Flugzeug auch durchaus seinen Platz. Ja, Es ist, glaube ich, nicht der Schlager geworden, den man sich erhofft hat. Ne? Ich meine, da ist, glaube ich, schon diese 350 und 87-Geschichte in Anführungszeichen in den Weg gekommen. Ja, ich glaube, man muss aber mal gucken, so ein Flugzeug ist ja 30, 40 bis zu 50 Jahre im Einsatz. Und wenn man sieht, was beim A380 eigentlich immer so ein Indikator ist, ist die Zahl der Aviation Megacities, also wie viele Städte habe ich mit mehr als 10.000 Interkontinentalreisenden pro Tag. Da ist man jetzt bei, glaube ich, so um die 30 und hat aber in 20 Jahren, geht man da auf von ungefähr 90 aus. Und dann einfach zu sehen, den Verkehr zwischen diesen Knotenpunkten kriegt man eigentlich nur mit größerem Gerät hin. Und wenn man sich anguckt, gerade so Drehkreuze wie jetzt Heathrow, wie Frankfurt, wo sie Kapazitätserhöhung einfach nur noch über größeres Gerät realisieren können. Und was natürlich auch immer ein Treiber ist, wenn man Richtung Asien guckt und einfach auch schaut, was entwickelt sich da an Luftverkehrsaufkommen. Also man hat ja insgesamt so den Trend, dass man sagt, dass Luftverkehrsaufkommen ist eigentlich immer so um rund 5% pro Jahr gestiegen. Da gab es mal natürlich Einbrüche durch 11. September, durch Finanzkrise oder sowas. Aber insgesamt ist eigentlich Luftverkehrsaufkommen immer um rund 5% pro Jahr gestiegen. Das kann man auch ableiten, wenn man sich jetzt so die Prognosen von vor 15, 20 Jahren anguckt. Und wenn man da sieht, sind, sagen wir mal, die Haupttreiber hier natürlich bei den Airlines in Europa und Amerika, es ist Flottenmodernisierung. Ja. Also die wissen genau, zu welchem Zeitpunkt sie wann welches Flugzeug in ihrer Flotte ausmustern. Die haben ja auch inzwischen ein extrem genaues Monitoring, was Maintenance und sowas angeht. Also das sind Kunden, die ihnen genau sagen, ich möchte dann Ersatz. Ja. Und dann haben sie natürlich gerade aus Südamerika, aus Asien, Airlines, wo sich Luftverkehr überhaupt erst als Reisemittel entwickelt. Und wenn man immer mal zurückschaut, also mein erster Linienflug war am 2. Oktober 1988 und wie man damals flog und wenn ich mir angucke, was ist Flugzeug jetzt hier in Deutschland für ein alltägliches Reisemittel inzwischen geworden. Und billiger auch natürlich. Billiger geworden. Die Bevölkerungszahl ist jetzt natürlich nicht wesentlich gestiegen, aber in anderen Regionen der Welt, wo man natürlich eine Entwicklung von Wohlstand hat und eine Flugreise ist ja auch gar nicht ein Luxusgut, sondern ist es ein allgemeines Verkehrsmittel. Ja. Und wenn ich ein Land sehe wie Indonesien mit mehr als 10.000 Inseln, da kann ich keine ICE-Strecke bauen, da kann ich keine Autobahn bauen, da ist einfach ein Flughafen eine Variante, um die Leute zu verbinden. Da reicht aber wahrscheinlich dann eine Jodel, weil man ja nur ganz kleine, ganz viele Inseln mit ganz wenig Leuten hat. Ja, wobei man natürlich da immer sehen muss, die mischen sich. Ja, also das ist ja sowas, so gerade bei der 380 sieht man einfach immer, wenn man sich Frankfurt anguckt oder Dubai oder Singapur, London Heathrow, also dass man sieht, da hat das Flugzeug seinen Platz und die Kategorien darunter eben, also das war ja eigentlich immer der Ansatz zu sagen, es gibt einerseits diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wo die Leute dezentral verreisen und andererseits natürlich die großen Hubs. Und wenn Sie sich anschauen, wie lange es dauert, bis Sie eine zusätzliche Runway an einem Flughafen irgendwo eröffnet haben, also das, da hat so beides seinen Platz. Ja. Was ja ganz interessant ist, gerade wo Sie gesagt haben, mit Flottenerneuerungen so, jetzt gerade dadurch, dass der Sprit mal wieder billiger wird, zumindest kurzfristig, gibt es ja teilweise auch Airlines, die wieder altes Gerät kaufen. Also ich glaube, Delta ist dafür bekannt, dass sie gerade, oder zumindest ihre Kisten nicht so schnell ausmustern, weil der Vorteil durch 10% oder 20% weniger Spritverbrauch einfach geringer wird, wenn der Sprit entsprechend billiger wird. Ne? Ja, wobei also, die Airlines natürlich auch langfristig planen. Das ist und dass die Preise auf dem Niveau bleiben, ist immer so eine Frage. Und natürlich haben die auch alle unterschiedlich gehedged. Also es gibt natürlich jetzt Airlines, die auf einmal ganz groß profitieren und andere, die sich längerfristig abgesichert haben. Ja. Aber sie haben ja auch noch das Thema, dass sie natürlich mit modernerem Gerät auch Emissionen sparen und dass sie natürlich auch beim Thema Lärm wesentlich in einer anderen Kategorie unterwegs sind und dadurch, dass sie ja teilweise auch Landeentgelte haben, die sich am Lärm bemessen, das ist natürlich so eine Gesamtkalkulation. Ja. Genau, jetzt sind wir hier eine Kategorie größer. Man sieht also hier die Strukturmontage für die 380 mit den zwei Decks. Ja. schon witzig, wenn man gerade noch so die Größenverhältnisse vom 320 im Auge hat. Ja, also den sieht man noch ein bisschen hier drüben, ist auch noch Ausstattungslinie für 320. Die Halle ist kombiniert, aber man sieht hier doch die Teile, das ist doch eine etwas andere Größenordnung, wobei die grundsätzliche Bauweise natürlich ähnlich ist. Also das ist klassischer Flugzeugbau und die Leute, die jetzt hier zum Beispiel gelernt haben, können auch in den unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Also weil das natürlich auch weitgehend standardisierte Verfahren sind. Wie viel faserverstärkte Kunststoffe sind am 380 beteiligt? Ich glaube, nur Seitenleitwerk, oder? Nee, man hat also bei was sowas angeht, bei der A300 und A310 ja angefangen. Da hatte man so rund 5% Anteil Verbundwerkstoffe an der Flugzeugstruktur. Bei der 320 ist man so bei ungefähr 12%. Bei der 380 ist man bei 25%. Okay. Und bei der 350 ist man bei 53%. Ja. Also man ist auch beim Thema Verbundwerkstoffe jetzt nicht von 0 auf 100 gegangen. Ja. Da ist auch ganz interessant, dass zum Beispiel der Standort in Stade, der ja seit dem Seitenleitwerk in den 80er Jahren mit dem Werkstoff sich eingearbeitet hat, auch jetzt zum Beispiel für die A350 die Flügelschalen fertigt. Mhm. Also das ist auch ein Punkt, wo man sagt, der Werkstoff CFK an sich ist jetzt nicht brandneu, sondern man hat natürlich auch Leute, die das über viele Jahre im Positiven wie im Negativen kennengelernt haben, wie man mit diesem Material arbeitet. Und bei der 380 ist es das Seitenleitwerk, dann aber zum Beispiel auch das hintere Druckschott. Mhm. Das sehen wir jetzt hier leider gerade keins stehen. Das ist auch aus CFK oder doch da hinten, diese, was immer flach aussieht wie so ein ganz großer Wok. Ja. Und das ist aus CFK. Dann gibt es so Materialien wie CFK, also sogenanntes Glare, das ist ein Verbundwerkstoff aus Metall und Kunststoff, was man bei der 380 eingeführt hat. Der Herr Erich hatte damals erzählt, dass es immer noch keine, sagen wir mal, vernünftigen Reparaturverfahren gibt für die Kunststoffe. Also klar, irgendein Titanpflaster draufnieten, aber eben nicht ein wirkliches Reparaturverfahren für den FVK an sich. Ja, ja. Was ist da aus Airbus-Perspektive der aktuelle Stand? Also ich meine, das Problem ist ja vor allem die 787 oder der gesamte Rumpf eben aus. Ja, bei der 350 ist er ja aus einzelnen Schalen. Genau. Also ja. Das ist, was man letzten Endes die Möglichkeit aus so ein Hautfeld zu bearbeiten. Aber man hat sich da natürlich über die Jahre hin rangetastet und da sind natürlich jetzt die MRO-Anbieter wie jetzt so eine Lufthansa Technik eher noch die Spezialisten, was dann deren Part angeht. Ja. Aber grundsätzlich ist bei der CFK-Technik eigentlich ganz interessant, dass jetzt durch Verfahren wie dieses Additive Layer Manufacturing oder bionisches Konstruieren sie auch wieder eigentlich ganz neu anfangen zu sagen, es ist nicht immer unbedingt CFK das Mittel der Wahl, sondern sie können durch neue Herstellungsverfahren auch Metallteile wieder noch leichter bauen. Ja. Also eigentlich ist es die Kombination zu finden, dass sie sagen, okay, an was für einer Komponente vom Flugzeug habe ich welche Anforderungen und mache dann darauf basiert meine Konstruktion. Ja. Also zum Beispiel ist CFK ideal für große Flächen, also so eine Tragflächenoberschale oder sowas, aber jetzt einen komplizierten Knoten oder sowas, ein Verbindungsteil, das drucken sie dann vielleicht in Zukunft eher, weil sie sagen, okay, man hat jetzt eine Variante, das zu fertigen nach einer Technik, die man früher nicht konnte, weil man da natürlich diese Priorität hatte, Stringer und Spanten, möglichst viele Gleichteile. Ja, also das ist was, wo eigentlich die Entwicklung auch nicht aufhört. Ja. Und diese Rumpfsegmente, die wir hier sehen, die kommen jetzt eben auch per Schiff typischerweise, weil die passen in die Beluga nicht rein. Nee. Und beziehungsweise die kommen ja auch aus Nordenham, also die Schalen, die kommen mit dem Schiff hier an und dann genau gehen diese entsprechend ausgerüsteten vorderen und hinteren Rumpfsegmente mit dem Schiff nach Toulouse dann zur Endmontage. Ja. Genauso holt das Schiff in Großbritannien die Tragflächen von der A380 ab, weil die einfach auch zu groß sind, um sie hin und her zu fliegen. Wissen Sie zufällig, wie lang dann die Gesamtfertigungsdauer vom ersten Rumpfsegment bis zur Endabnahme von dem 380 zum Beispiel ist? Also mit den ganzen Transporten und allem? Das ist immer schwierig zu sagen, man sagt, okay, welcher Zulieferer, bei wem fängt man an und hat was für eine Vorlaufzeit. Ja. Also das ist immer so ein Thema für die Laufzeiten, wann ist sozusagen mal ein Teil produziert worden. Wir können nachher nochmal schauen für die Endmontageabläufe oder sowas. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das können wir nachgucken. Aber das sind dann sicher Monate in Summe. Ja, also was natürlich auch damit reinspielt, die Airline hat natürlich nochmal selber jetzt mit zum Beispiel Sitzlieferanten oder sowas Vorlaufzeit, dann hat man jetzt auch ein eigenes Design-Team zum Beispiel hier am Standort, wo sie mit Virtual Reality und sowas die Kabine sich anschauen. Das geht auch in mehreren Schritten, dass sie sagen, okay, einerseits haben sie natürlich die Konstruktionsdaten sowohl vom Flugzeug als natürlich auch von den Zubehörteilen inzwischen elektronisch vorliegen, können sich dann vor einer rund 7 Meter großen sogenannten Powerwall, wo sie dann mit einer 3D-Drille vorstehen, sich einen ersten Eindruck verschaffen. Dann haben sie aber auch den Effekt, dass sie zum Beispiel die Anordnung von Küchen und Waschräumen und sowas nicht nur im virtuellen Raum sich angucken, sondern auch da einzelne Abschnitte nachbauen und dann zum Beispiel mit so einem Galley-Wagen da mal durchgehen, weil das ist doch ein Unterschied, ob sie einen 100 Kilo schweren Galley-Wagen schieben. Da bekommt dann derjenige so ein Kostüm an mit so Trekkingbällen, was man also aus der Filmindustrie sich abgeguckt hat und kann dann praktisch diese reale Person, die diesen Getränkewagen schiebt, in ein Setup reinprojizieren, wo sie Kabinenmonumente haben und würden dann also sehen, naja, bei dem Abstand stoße ich jetzt irgendwo an, also muss ich es vielleicht doch ein bisschen anders machen. Ja. Also da hat man eine Kombination aus entsprechend Sachen, die man per Computeranimation macht, aber auch Sachen, die man dann lieber mal in Realität durchprobiert. Ja. Vielleicht kurz eine ganz andere Frage. Kann man hier als Besucher, Zivilist, gibt es hier Führungen? Kann man sich das angucken? Ja, das sind rund 50.000 Besucher, die das pro Jahr machen. Mhm. Das macht Airbus mit einem regionalen Reisebüro zusammen. Und wenn man da im Internet schaut, kann man sich auch entsprechend anmelden. Und es gibt unterschiedliche Module für diese Touren. Aber das gibt es seit vielen Jahren, dass man also hier Werkführungen machen kann und den Standort besichtigen kann. Mhm. Ja. Wir gehen jetzt wohin? Jetzt gehen wir in die Kabinenausstattung der A380. Mhm. Das sind die Hangars, wo die 380, wenn sie aus Toulouse hier ankommt, dann eingedockt wird und rund 6 Wochen lang das Interieur eingebaut bekommt. Mhm. Von Sidewalls über die Küchen und Toiletten, dann die Sitze, natürlich entsprechend komfortabel bei der First und Business Class. Ja. Ja, also ich finde hier diese Halle, wenn man reinkommt, hat so ein bisschen den Charme. Ich weiß nicht, wer das Besucherzentrum im Kennedy Space Center kennt, wo man dann nach dieser Multimedia-Vorführung unter den Triebwerken von der Saturn V-Rakete rauskommt. Und hier ist es so ein bisschen so ähnlich, weil man sieht hier die 380. Was ganz interessant ist, für den Einbau der Kabine steht das Flugzeug auf 3 großen Jigs. Ja. Damit es exakt positioniert ist. Also wenn man es hier auf seinem Fahrgestell stehen hätte, wäre es natürlich zu ungenau. Weil also es exakt ja dann im Sinne von Ebene, ja. Wasserwagenmäßig. Genau. Okay. Mhm. Also hier kriegt man wesentlich besseren Eindruck ja. aufs ganze Flugzeug. Und da sieht man eben hier vorne diese Jigs, wo es aufgebockt ja. ist. Ja. Und man kann dann zum Beispiel auch nochmal einen Gearswing machen, wenn man ja. am Fahrwerk noch was testen möchte. Aber generell ist der Ablauf so, dass die einzelnen Komponenten hier vorne an der Stirnseite der Halle angeliefert mhm. werden. Dann bringt man sie hier auf dem Hallenboden rein, hat hier dann auf jeder Seite einen großen Lastenaufzug, wo man die Bauteile dann entweder auf die Frachtraumebene bringen kann, auf die Ebene vom Main Deck mhm. oder auf die Ebene vom Upper Deck. Also ich bin ja schon oft direkt am Fahrwerk oder direkt unter irgendwelchen Airlinern gestanden, aber der 380 ist schon nochmal, gut, hier ist jetzt auch nochmal aufgebockt, das macht ihn noch größer. Na, die Triebwerke sind ja hier 2 Meter vom Boden weg, das ist ja unrealistisch. Aber trotzdem, ist schon ein Riesenteil aus der Perspektive. Die fliegen dann also auch unlackiert in grün hierher. Ja, also die sind ja korrosionsgeschützt ja. und das Lackieren, da ist man hier ein bisschen flexibel. Entweder macht man es nach dem Kabineneinbau oder vor dem Kabineneinbau, okay. was man in dem anderen Dock gesehen hat. Also das ja. ist immer so ein bisschen daran orientiert, was vom Produktionsplan am besten passt. Ja. Hier sieht man noch die großen Container mit dem Interieur, also von ja. Deal jetzt ja. hier, was Kabinenteile sind. Und hier sehen wir so einen Aufzug dann mal auf der Höhe vom Main Deck. Ja. Und diese Vorrichtung kann man auch zur Seite fahren und dann entsprechend von der anderen Seite mit dem Schlepper reinfahren und die 380 ja. rausdrücken. Das heißt, die rollt hier nicht mit ihrer eigenen Triebwerksleistung rein? Nee. Dann war keine ernst gemeinte Frage. Man glaube ich noch ein bisschen zu viel Wind hier in der Halle. Ja. Also das versucht man schon zu vermeiden. Klar. Gibt immer so Kasper, die auf irgendwelchen Zivilflugplätzen da meinen, mit der Einmod in die Halle rollen zu müssen. Auch nicht so gern gesehen. Und das sind jetzt 4 Stück parallel. Ja, genau. Also hier sind 4 und auf der anderen Seite ist noch ein anderes und weitere Halle. Aber im Prinzip passiert in allen das Gleiche ja. und die sind auch gleich organisiert. Wie kommt's, dass Kabinenhersteller oder dass das Airbus nicht selber macht? Also wird das nicht als Teil des Flugzeugs an sich gesehen oder wird generell, wie viel ist überhaupt fremd vergeben? Also, wir haben vorhin schon gesehen, irgendwie Rumpfsegmente kommen von Premium Aerotech. Ja. Es ist natürlich immer so eine Frage der Balance. Was hat man sozusagen im eigenen Haus? Ja. Was macht man mit spezialisierten Zulieferern zusammen? Also, beim Flugzeug sowieso, im Unterschied zum Auto, das Triebwerk baut man nicht mehr selber. Und beim Interieur ist es aber auch so, dass jetzt da, sagen wir mal, nicht isoliert nebeneinander hergearbeitet wird, sondern es natürlich bei Airbus eben eine Abteilung gibt, die sich mit dem Thema Kabine und Kabinenentwicklung beschäftigt. Was da natürlich auch mit reinspielt, ist, dass ja für den Flugzeughersteller eigentlich immer entscheidender wird, sie müssen eine möglichst flexible Plattform anbieten. Ja. Also sie haben ja bei den Airlines inzwischen eine sehr, sehr große Bandbreite an Geschäftsmodellen. Ja. Dass man also sagt, okay, wie jetzt eine Airline diesen Raum bestuhlt und ausnutzt, ja. das ist natürlich ein Unterschied, ob das jetzt eine Low-Cost-Airline ist oder ob das jemand ist, der ein Vollsortiment-Anbieter ist. Ja. Also das geht eigentlich darum, eine Basis zu schaffen, die sie auch mal ohne großen Aufwand rekonfigurieren ja. können. Weil sie haben einerseits das Thema, dass die Airlines natürlich in immer kürzeren Zyklen ihre Ausstattung modernisieren. Ja. Und dass natürlich auch Flugzeuge immer mehr an Leasinggesellschaften gehen, die dann sagen, okay, ich habe nach einer bestimmten Anzahl von Jahren mit der Airline A, mein Leasingvertrag ist abgelaufen, ich gebe es dann an Airline B und möchte entsprechend umkonfigurieren. Und da hat man also, wenn es bei der Kabine immer mehr und mehr, also das ist eigentlich ein Austausch zwischen der Airline, zwischen Zulieferern wie jetzt Diehl und Zodiac und natürlich auch hier im Haus. Gut, jetzt wird unsere nächste Station ist nochmal die Strukturmontage A350, weil da sieht man ganz schön den Unterschied zwischen grünem Metallflugzeug und CFK. Ja. Hinfahren oder hinlaufen? Hinfahren, okay. Nochmal kurz zur Kabine. Mhm. Also ich verstehe und haben ja gerade besprochen, dass sozusagen der Kunde an der Gestaltung der Kabine viel mitspricht. Ja. Ist es dann so, dass der Kunde quasi direkt sich den Kabinenhersteller auch aussucht und mit dem einen separaten Deal macht? Oder hat Airbus einen Kabinenhersteller als Vertragspartner und der bietet halt irgendwelche Alternativen an und der Kunde sagt dann nur noch, welche Alternative er von diesem Hersteller will? Da gibt es unterschiedliche Modelle. Also es gibt dieses sogenannte Buyer Furnished Equipment, wo also zum Beispiel auch der Airline-Kunde eine direkte Vertragsbeziehung mit dem Interieurlieferanten hat. Mhm. Das wird dann immer spannend, wenn Sie natürlich hier organisiert bekommen möchten, dass das alles entsprechend passt von der Fertigungssteuerung her. Aber es ist natürlich bei den Airlines auch so, die sind unterschiedlich groß. Sie haben jetzt Airlines, die selber eine große Entwicklungsabteilung haben und sagen, okay, das gehört zu unserem Branding. Wir haben natürlich auch eine Riesenflotte, wo wir sagen, okay, für uns lohnt es sich auch mit dem mit dem Sitz- oder Interieurhersteller sowieso immer im Kontakt zu bleiben, weil wir sagen, wir haben jetzt nicht nur ein Neuflugzeug, sondern wir haben auch Retrofit auf unserer Bestandsflotte. Ja. Also das ist was. Und dann gibt es natürlich Airlines, die sagen, okay, wir nehmen im Prinzip ein Produkt aus dem Katalog. Ja. Und man hat ja zum Beispiel bei der A350 ein sogenanntes Customer Definition Center hier in Hamburg, wo praktisch die Airline für die Kabinendefinition hier anreist und man dann innerhalb eines zwar flexiblen, aber doch vorgegebenen Rahmens schon mal das Interieur da festlegt, weil natürlich die Airline einerseits ihr individuelles Branding da verwirklicht haben möchte, andererseits natürlich auch froh ist, wenn man sagt, okay, Standardisierung schafft jetzt natürlich auch manchmal mehr Sicherheit bei Lieferterminen oder sowas. Stimmt, also das ist eigentlich was, wo man am Ende des Tages irgendwo einen Kompromiss findet. Das heißt, wahrscheinlich ist dann auch so, dass eher beim 380 oder bei den großen Fliegern generell mehr kundenspezifische Geschichten gemacht werden und nicht jetzt so beim Run-of-the-Mill 320, der halt irgendwo bei einer kleinen Airline irgendwie Kurzstrecke fliegt. Ja, also sie haben natürlich bei den Langstreckenflugzeugen immer mehr Kundenanpassung, gerade dadurch, dass sie eine 3- oder 4-Klassen-Kabine haben. Ja, also das ist eine Geschichte, die da natürlich wesentlich mehr reinspielt. Dass bei der 320 sind, sagen wir mal, 3-Klassen-Kabinen gibt es inzwischen, aber ist jetzt noch nicht so verbreitet wie auf der Langstrecke. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ja, klar. Wir fahren jetzt einmal zur Beluga-Ladehalle und schauen, ob da ein Flugzeug gerade steht. So, was ich eingecheckt habe, ist gerade eine gestartet. Also ich weiß nicht, was das heißt, aber eine ist jedenfalls nicht da. Die hat immer eine Abfertigungszeit auch von so rund 90 Minuten dauert das, wo sie dann die Bauteile, die entweder ankommen oder eben von Hamburg aus abgeliefert werden, dann entsprechend rein- und rausladen. Die sind auf vorkonfigurierten Racks, damit das also schon mal feststeht. Und dann ist natürlich das ganz normale Programm mit Betanken. Die Crew macht ihre Flugvorbereitung und das läuft dann auch parallel. Hier links sehen wir das Logistikzentrum, was für die Beluga ist. Da sehen wir zum Beispiel auch gerade einen Rumpfteil der A350 drauf, was wir hier so ein bisschen in diesem Gold-Beige-Farbton sehen, was also der Unterschied zu Metallflugzeug ist. Ja. Also sprich, das muss nicht Korrosionsschutz grundiert werden. Daher kommt ja das Grün beim Metall. Ja, also der hat natürlich auch eine Schutzschicht drauf, aber ist natürlich anders als bei Metall. Ja. Das ist hier momentan keine Beluga. Aber was man hier ganz schön sieht, ist das Auslieferungszentrum für die A320-Familie. Mhm. Das ist hier, wenn man auf der anderen Seite guckt, was so ein bisschen aussieht wie so ein Flughafenterminal. Ja. Da gehen dann also die Flugzeuge nach der Montage an die sogenannte Flightline. Das ist der Bereich, der Airbus intern die Flugzeuge dann erstmal prüft. Dann gehen sie von der Flightline ans Delivery Center, was dann die Auslieferung mit dem Kunden macht. Und dieses Delivery Center hat also hier dann eben aus wirklich der ganzen Welt Kunden zu Gast. Dürfen die hier landen, wenn sie mit ihrem eigenen Flieger kommen? Die Kunden landen in der Regel nicht mit einem eigenen Flieger, okay, hier. Also das ist meistens so, dass die Airlines entweder sowieso eine Stammbesatzung hier, ja, haben, also okay, dass dann in der Regel die Teams mit der Linie irgendwo, okay, einfliegen, weil es ja auch keine so große Zahl ist. Ja. Also das klar, ist doch ein bisschen teuer, irgendwie 3-4 Hansel hierher zu fliegen. Ja, also da nutzen die natürlich auch das Netzwerk von, klar, sich selber oder, ja, von ihren Allianzpartnern. Und es ist manchmal so, dass einige Airlines dann diese Auslieferungen auch für verdiente Mitarbeiter das als Incentive machen, ja, und sagen, okay, du bist jetzt auch mal ein paar Tage in Hamburg, ja, und fliegen dann mit dem Ferryflug zurück. Was man bei den Ferryflügen auch macht, ist, dass man immer ein Netzwerk hat, um jetzt bei irgendwelchen Erdbeben oder Ähnlichem dann relativ kurzfristig da medizinisches Material und auch Ärzte und sowas mitschicken zu können. Also da gibt es eine sogenannte Airbus Foundation, die sowieso die ganzen karitativen Projekte koordiniert. Und da gibt es einerseits ein Verfahren, dass man immer zum Beispiel bei den Emirates-Flügen regelmäßig so langzeithaltbare Nahrung mitnimmt in UN-Depots. Also das wird dann hier eingeladen beim Ferryflug. Das sind so 30 Tonnen oder sowas. Ja. Und dann hatten wir aber auch durchaus den Fall, dass wir fahren jetzt gleich nochmal weiter, dass wir zum Beispiel bei dem Erdbeben in Nepal jetzt vor einiger Zeit waren auch Flugzeuge von der Airline hier gerade in der Delivery, und da haben sie ein relativ gut etabliertes System, dass sie also mit Hilfsorganisationen auch schon wissen, wer ruft sozusagen wen an und wie bereiten sie das organisatorisch vor, dass sie dann da also Ärzteteams und sowas mitfliegen können, was dann auch gemacht wird. Also da wird dann natürlich entsprechend das Flugzeug vollgeladen mit entsprechenden Hilfsgütern, ja, mit medizinischem Material, und es fliegen also auch Ärzteteams mit. Okay, interessant. Dass man auch ja nicht umsonst mal fliegt, ne? Weil es ist halt doch teuer. Also ja, auch also weil es auch mal Flug ist halt trotzdem teuer. Da hält sich natürlich im Rahmen, aber das ist dann immer noch eine Möglichkeit, wo man das Ganze dann nutzen kann. Ja, klar. Ja. Wir sehen jetzt hier, die Halle ist die Ausrüstungsmontage für A330 und A350. Mhm. Da hat man an die A330-Halle dann für die A350 angebaut. Mhm. Von dem 330 wird es bald auch mal eine Neo geben. Ja, also die ist schon angekündigt, und die ersten Bauteile werden auch schon gefertigt. Mhm. Da kommt also auch demnächst die A330 Neo. Jetzt müssen wir, glaube ich, einmal kurz wieder ausstöpseln, weil wir, genau, jetzt in die Halle gehen. Okay. Mhm. Wir stehen jetzt vor der Ausrüstungsmontage für die A350, genauso wie auch bei 320, 330 und 380 erfolgt ja hier in Hamburg die Montage der Rümpfe und die Ausrüstung mit Ohren, Elektrik. Ja. Von der 340 wird es keine Neo geben, ne? Nee, die 340 wird auch seit 2011 nicht mehr gebaut. Ah, das wusste also ich gar nicht. Da, aha. Okay. Ist die 330 erheblich öfter verkauft, ja, worden, ja, und gibt davon eben auch eine Neo. Ja. Und was so die Langstrecken angeht, da ist natürlich dann mit der A350 und jetzt natürlich eine Generation weiter. Ja, klar, ja. Nein, man, klar, dass mehr 330 als 340 verkauft wurden und werden, war mir schon klar, aber dass sie nicht mehr gebaut wird, wusste ich nicht. Wird diese Endung XWB, ist die Teil der offiziellen Typbezeichnung? Für das Grundmuster, da heißt es 350 XWB und dann heißt es aber 350-900-1000 für die, okay, Untervarianten. Hier haben wir einen ganz netten Blick in, ja, die A330 und A350, ja, Ausrüstung. Man sieht also vom Grundprinzip her, es ist die gleiche Vorgehensweise wie bei der 320 und wie bei der 380. Ja. Da hinten sehen wir noch die grünen Metallrümpfe für die A330 und hier vorne dann entsprechend das jeweils vordere und hintere Rumpfsegment für die A350 und sieht auch hier ganz schön den Einbau von Isolierung wieder und dann, was hier alles angeliefert wird an Einbauteilen. Ja. Und dann geht es von hier aus, das passt noch in die Beluga, dann nach Toulouse zur Endmontage. Wie viele werden da monatlich gebaut oder jährlich? Also die Rate geht bis 2018 auf 10 pro Monat hoch. Mhm. Das ist so die Zielsetzung. Man hat eben jetzt derzeit etwas über 15 Flugzeuge schon ausgeliefert und hat das erste 2014 Ende des Jahres geliefert. Also das geht jetzt so Stück für Stück hoch. Mhm. Da ist eben hier der große Anteil in Hamburg mit dem Rumpf. Aus Stade kommt das Seitenleitwerk, ein Teil der hinteren Rumpfschalen sowie die Tragflächenoberschalen. Das sind mit die größten CFK-Bauteile, die es überhaupt gibt. Also sind 32 Meter lang und 6 Meter breit, werden aus einem Stück gefertigt. Das kommt aus Stade. Bremen ist bei der 350 dabei beim Thema Hochauftriebshilfen. Das ist also so der Einbau von den Flaps und Slats läuft in Bremen. Dazu kommen die Teile mit der Beluga aus Großbritannien, machen dann einen Zwischenstopp in Bremen und fliegen dann weiter nach Toulouse. Okay. Wie werden denn die einzelnen CFK-Rumpfsegmente miteinander verbunden? Wird da genietet oder wird da geklebt? Da wird genietet. Ah, das wird noch genietet. Interessant. Okay. Ist ein echt schöner Flieger, finde ich. Also rein optisch. Die 350 ist echt sehr gelungen. Also auch wenn man drin sitzt, ist es sehr, sehr leise. Also man merkt so den Geräuschpegel wie in der 380. Ja. Also das ist schon ganz beeindruckend. Moin. Moin. Ja, das war's. Wir haben es leider irgendwie vergeigt, eine vernünftige Verabschiedung aufzunehmen. Obwohl ja die Norddeutschen angeblich auch zum Auf Wiedersehen sagen, irgendwie Moin sagen. Insofern passt es ja dann gerade. Jedenfalls möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Heiko Stolzke, dass er mich da rumgeführt und uns das alles erklärt hat. Die Episode endet ja gerade mit dem A350, über den wir ja in absehbarer Zeit noch weitere Details haben werden. Ich spreche das hier gerade am 5. Juni ein und ziemlich genau in der Woche, sofern die Streiks mitmachen, fliege ich nach Toulouse und spreche ja da dann mit Ingenieuren und Testpiloten über die A350. Also da wird noch einiges nachkommen. In der nächsten Episode geht es dann nochmal um Airbus, nämlich um einen 3D-Druck. Zwar logischerweise im Kontext der Fliegerei, aber eigentlich ist das eine generische 3D-Druck- und Additive Manufacturing-Episode. Sehr, sehr spannend. Im Hintergrund gewittert es gerade übrigens. Was auch erklärt, warum ich nachmittags um 2 an einem Sonntag im Sommer diese Episode hier einspreche, weil nämlich das Wetter mal wieder nichts ist, wie schon das ganze Jahr. Frust! Ja, okay. Das war's. Was muss ich noch sagen? Danke an euch alle fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft euch wie immer darüber eine Meinung bilden und die dann verkünden oder die Episode bewerten. Die üblichen Dinge, die ich jetzt nicht weiter ausführe, weil ich euch wahrscheinlich am Anfang schon genervt habe mit dem ganzen Social Media Kram. Anyway, bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig weiterleiten könnt, aber ihr dürft sie nicht kommerziell verwenden und ihr dürft veränderte Versionen nicht verbreiten. Zitate sind natürlich völlig in Ordnung.